Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alles gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Meine lieben Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch am Tag der Auferstehung versammeln, in seiner Schar und von seiner Hand zu trinken geben, auf dass wir danach nie wieder durstig sein werden. Meine lieben Geschwister, Allah tabaraka wa ta'ala sagt sinngemäß, dein Herr, Gesandter Allahs, dein Herr ist es, der erschafft, was immer er will, und er wählt, wen und was immer er will. Diese Auswahl Allahs tabaraka wa ta'ala ist ein Hinweis auf seine alleinige Herrschaft, vollkommene Weisheit, sein perfektes Wissen und seine unangefochtene Macht. Zu seiner Auswahl gehört, dass er manche Tage und Monate anderen bevorzugt hat. Und von allen Monaten wählte er 4 aus. Und er erklärte diese 4 für geschützt und heilig. Siehe, die Anzahl der Monate eines Jahres beträgt bei Allah 12. So wurde es festgeschrieben im Buche Allahs auf der wohlverwahrten Tafel. An dem Tag, an dem er die Himmel und die Erde erschuf, 4 von ihnen sind heilig. Dies ist die aufrechte Religion Allahs. Darum versündigt euch in ihnen nicht gegen euch selbst. Und ganz besonders nicht, gemeint ist mit diesem Vers, indem ihr in diesen Monaten beginnt zu kämpfen. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat diese 4 Monate festgelegt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam machte klar, dass der Monat, in dem er die Hajj vollzieht, nämlich Dhul-Hijjah, tatsächlich auch der Monat Dhul-Hijjah ist, denn die Araber pflegten, weil diese 4 Monate heilig waren, manchmal die Monate hinaus bzw. vorzuziehen, hinauszuschieben bzw. vorzuziehen, da sie sich das gegenseitige Bekriegen erlauben wollten bzw. verbieten wollten. Und so haben sie das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, für erlaubt erklärt und umgekehrt. Um klarzustellen, dass der Monat, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollzieht, auch wirklich der Monat Dhul-Hijjah ist, der 12. Monat, sagte er in seiner Predigt, die Zeit vergeht so, wie Allah es am Tag, an dem er Himmel und Erde erschuf, festlegte. Das Jahr hat 12 Monate, davon sind 4 heilig, 3, die aufeinander folgen, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah und Muharram, das ist der 11., 12. und 1. Monat des islamischen Kalenders. Und Rajab, der Rajab der Banu Mudar, sagt er. Banu Mudar ist der Name eines Stammes. Er hat ihm den zugeschrieben, warum werden wir gleich sehen. Er sagte, und Rajab, der Monat der Banu Mudar, der zwischen Jumada und Sha'ban liegt. Das heißt, zwischen dem Monat 6 und 8. Also ist Rajab der 7. Monat. Der Monat Rajab wird deswegen der Rajab des Stammes Mudar genannt, weil dieses Volk diesen Monat nicht wie andere zu verschieben pflegte. Manche verschoben einige heilige und geschützte Monate nach vorne und dann wieder nach hinten, und das nennt man Nasi. Nasi ist das Aufschieben. Und deswegen, und warum haben sie das gemacht? Wie gesagt, weil sie zum Beispiel in einem bestimmten Monat ein anderes Volk bekriegen wollten. Und es war aber ein heiliger Monat, da haben sie gesagt, okay, dann machen wir Rajab später, dann machen wir jetzt Sha'ban und dann den nächsten Monat dann Rajab, so nach diesem Motto. Und Allah tabaraka ta'ala sagte darüber sinngemäß, das Verschieben eines heiligen Monats ist nur eine weitere Mehrung des Unglaubens, durch die Ungläubigen in die Irre geführt werden. In einem Jahr erklären sie ihn für nicht heilig und im anderen Jahr für heilig, um mit der Anzahl der bei Allah als heilig geltenden Monate übereinzustimmen. So erklären sie das erlaubt, was Allah verboten hat. Mudar an sich, nebenbei bemerkt, ist der 17. Großvater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gemeint ist also, wenn man nach oben zählt, Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib aufwärts. Man sagt auch, dass der Stamm Mudar, und das ist vielleicht für uns interessanter, wir gleich darauf hinweisen werden, dass Mudar diesen Monat besonders respektierte. Und das bedeutet für uns, dass wir in diesem Monat besonders darauf zu achten haben, dass wir keine Sünden begehen. Ibn Kathir, rahimahullah, der Imam, der Tafsir-Gelehrte, sagte zu diesen Versen. Und so hat Allah ein paar Monate, also er erklärt jetzt, warum Allah tabaraka ta'ala den 12., 11., 12. und 1. und den 7. Monat, diese vier Monate für heilig erklärt hat. Warum diese vier ausgerechnet? Er sagte, und so hat Allah ein paar Monate vor der Hajj für heilig erklärt, oder einen Monat, Entschuldigung, so hat Allah einen Monat vor der Hajj für heilig erklärt, nämlich Dhul-Qa'dah, den 11. Monat. Was vom Verb Qa'ada sitzen kommt und gemeint ist, dass sie in diesem Monat nicht zum Kämpfen hinausgezogen sind. Dhul-Hijjah, weil sie ja zu Hajj gehen wollen. Dhul-Hijjah, der 12. Monat, den hat er für geschützt erklärt, weil die Menschen darin die Hajj vollziehen. Und den Monat danach, den Muharram, hat den ersten Monat des islamischen Kalenders, damit die Pilger in Ruhe und Frieden nach Hause reisen können. Und was den Monat Rajab angeht, der also mitten im Jahr ist, mitten im siebten Monat ist, ist er inmitten des Jahres ein Monat, damit die Menschen die Umrah vollziehen können und das heilige Haus besuchen können. Allah sagte sinngemäß übersetzt, tut euch darin kein Unrecht. Und das bezieht sich auf diese vier Monate, wie der Imam der Tafsir-Gelehrten Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sagte. Und somit ist es unsere Aufgabe, die Heiligkeit dieser Monate deshalb zu bewahren, weil Allah diese Monate wählte und ihnen eine besondere Stellung zukommen ließ und die Sünden währenddessen erst recht zu meiden, denn Sünden zu solchen Zeiten zu meiden, oder Sünden zu solchen Zeiten zu begehen, ist schlimmer als zu anderen Zeiten. Und was natürlich Allah tabaraka besonders verboten hat in diesen Monaten, ist das Blutvergießen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, sie fragen dich, Gesandter Allahs, nach dem Kampf im heiligen Monat, sag, in ihm zu kämpfen ist schwerwiegend. Natürlich sei bemerkt, dass dieser Vers herabgesandt worden ist, als Antwort auf den Vorwurf der Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die nämlich ihm und seinen Freunden vorgeworfen hatten, sie hatten seinen Freunden vorgeworfen, dass sie im heiligen Monat gekämpft haben und als hätten sie diesen Monat entweiht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sie fragen dich nach dem Kampf im heiligen Monat, sag, in ihm zu kämpfen ist schwerwiegend, aber die Menschen vom heiligen Haus abzuhalten, sinngemäß, wie ihr es gemacht habt im Jahr von Hudaybiyah, das ist noch größer bei Allah tabaraka wa ta'ala. Also nach dem Motto, wenn man im Glashaus ist, soll man nicht mit Steinen werfen. Und was das Fasten im Monat Rajab angeht, jetzt möchten wir ein paar Sachen erwähnen in Bezug auf diese heiligen Monate und was das mit uns praktisch zu tun hat. Das eine ist das besondere Vermeiden der Sünden. Weiterhin gibt es Dinge, die manche Menschen diesen Monaten zuschreiben, die allerdings nicht korrekt sind. Und darauf möchte ich hinweisen in diesen paar Minuten. Was das Fasten angeht im Monat Rajab, so gibt es darüber nichts speziell authentisch Überliefertes über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch nicht über seine Freunde radiallahu ta'ala anhu. Insofern ist es gesetzlich, in diesem Monat genauso zu fasten wie auch in allen anderen Monaten des Jahres. Das heißt, ganz normal, wenn man fasten möchte, darf man fasten montags, donnerstags, die drei hellleuchtenden Tage, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, wie auch immer. Aber man darf nicht fasten, weil man denkt, dass das Fasten im Rajab etwas Besonderes sei. Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, pflegte den Menschen zu verbieten, im Monat Rajab zu fasten, weil man dadurch den Leuten der Jahiliyyah ähnelt. So berichtet Kharash ibn Hur, er sagt, ich habe gesehen, wie Umar radiallahu anhu die Hände der Leute im Monat Rajab schlug, damit sie sie in die Schüsseln einführen und dabei sagte, esst, denn dies ist ein Monat, den die Leute der Jahiliyyah zu Ehren pflegten. Imam ibn Hajar, rahimahullah, sagte, in Bezug auf die Vorzüglichkeit des Monats Rajab gibt es keinen Sahih-Hadith, auch nicht in Bezug auf das Fasten dieses Monats, eines bestimmten Teiles davon oder dass man an bestimmten Nächten betet. Er sagt, es gibt nichts Authentisches diesbezüglich, nichts, womit man argumentieren könnte. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht extra im Monat Rajab eine Umrah vollzogen, wie Aisha sagte, radiallahu ta'ala anha. Aber es gibt eine Menge von Neuerungen, eine Menge von Bid'ah, die den Menschen darin leider machen. Und dazu sagte Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, dazu gehört das sogenannte Raghaib-Gebet. Wer das nicht kennt, hat nichts verpasst. Und wer es kennt, soll es unterlassen. Er sagte, rahimahullah, das Raghaib-Gebet ist gemäß allen Imamen der Religion eine Bid'a. Das bedeutet, wenn man die Bücher der Gelehrten aufschlägt, die großen Imamen wie Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed und so weiter, findet man, wie man zum Beispiel Jum'ah betet, wie man Eid betet, wie man Duha betet, wie man, yani, was weiß ich, betet. Aber man findet nicht dieses Gebet, weil es keinen Ursprung hat über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte weiterhin, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat dies nicht gemacht. Und auch keiner der Kalifen. Das heißt Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, radiallahu anhu. Und kein Imam der Religion behauptete, es sei mustahab, wie Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa, Al-Thawri, Al-Awza'i, Al-Layth und andere. Und ich sage, ich füge noch hinzu, auch Ibn Abidin von der Hanafiya, rahimahullah, dasselbe, sagte, dass ebenfalls eine Erneuerung ist. Dann sagte er weiter, rahimahullah, der diesbezüglich überlieferte Hadith ist eine Lüge unter Übereinstimmung derjenigen, die sich mit den Hadithen auskennen. Das heißt, wenn jemand dich fragt, gibt es da nicht einen Hadith darüber? Ja, es gibt es, aber du darfst diesen Hadith nicht einfach so einfach hinnehmen, sondern dieser Hadith ist erfunden, ist erlogen. Und nicht alles, was über den Propheten erzählt wird, sallallahu alaihi wasallam, ist richtig. Er sagte, dasselbe gilt auch für das Gebet in der ersten Freitagnacht des Rajab, in der Mi'raj-Nacht, das in der Hälfte von Sha'ban verrichtete Gebet, das Gebet am Sonntag und Montag oder an anderen Tagen der Woche. All das sind erfundene Dinge, die dort aufgezählt hat. Manche davon kennen wir, manche davon kennen wir Gott sei Dank nicht. Meine lieben Geschwister, Imam al-Nawawi, rahimallah, sagte, und das ist ein schafi'itischer Gelehrter, er sagte, das Gebet, das als Salat al-Raga'ib bekannt ist und aus 12 Rak'a besteht zwischen Maghrib und Isha, in der ersten Freitagnacht des Monats Rajab, und genauso das Gebet zur Hälfte vom Sha'ban, das aus 100 Rak'a besteht, diese beiden Gebete sind eine Bid'a, ein schlimmes Übel. Man soll sich nicht dadurch verblenden lassen, dass sie in den Büchern Qut al-Qulub und Ihya Ulum al-Din von Imam al-Ghazali vorkommen und auch nicht durch die diesbezüglichen Hadithe. Und an anderer Stelle sagte er etwas ganz Hartes. Er sagte, rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi, Allah verfluche den, der dies erfunden hat. Und das ist auch Tatsache, möge Allah subhanahu wa ta'ala den verfluchen, den Allah und sein Gesandter verflucht hat. Denn wer über den Propheten sallallahu alaihi wasallam lügt, verdient nichts anderes. In Bezug auf Rajab sind mehrere Dinge überliefert worden, allerdings unauthentisch. Es ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der ersten Nacht davon geboren wurde, in der 25. oder 27. Nacht zum Propheten ernannt wurde, die Nachtreise nach Jerusalem in der 27. Nacht stattfand und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich meinen Appell richten an jeden von uns, dass wir immer hinterfragen, wenn wir etwas lernen über den Islam, immer hinterfragen, woher kommt das? Weil letztendlich, wenn das, was wir über den Islam sagen, nicht auf Allah, tabaraka wa ta'ala, oder authentisch auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zurückgeführt werden kann, dann ist es meistens oder oft oder höchstwahrscheinlich eine Meinung, ein Verständnis. Und Menschen können Fehler machen. Und Menschen sagen nicht immer alles richtig. Und es gibt auch Menschen, die leider die Unwahrheit sagen. Deswegen informiert man sich über den Islam immer aus erster Quelle. Das ist von höchster Bedeutung. Und wenn man das macht, erspart man sich sehr viel Ärger. Dass man nicht erstmal etwas im Islam lernt, was sich nachher entpuppt als etwas Falsches. Man lernt zum Beispiel auf eine Art zum Beispiel zu beten oder irgendwas aufzusagen. Und nachher wird man nach 30, 40 Jahren bekommt man gesagt, nee, das war doch nicht richtig. Das hätte man sich alles sparen können, wenn man direkt das Wissen von den großen Gelehrten nimmt. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass es zur Religion gehört, die islamischen Monate und auch die islamische Geschichte zu kennen. Wenn ich also heute jemanden fragen würde unter uns, in welchem Jahr unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, von Mekka nach Medina, eines der entscheidendsten Ereignisse in der islamischen Geschichte, würden mit Sicherheit viele keine Antwort darauf kennen und nicht wissen, dass dies etwa 14 Jahre nach seiner Entsendung geschehen ist. Und unsere Kinder, liebe Geschwister, wüssten es vielleicht auch nicht, weil unsere Kinder sind eine Amana, die Allah tabaraka ta'ala uns anvertraut hat. Und deswegen achtet darauf, dass ihr diese Amana, Allah tabaraka ta'ala, mit dieser Amana ordentlich umgeht. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يغفر لنا ما لا تعلمون نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل نسأل الله التوفيق نسأل الله أن يستجيب أدعيتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا بمغفرتك الواسعة. اللهم قلت وقولك الحق المبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم صغائرها وكبائرها، ما قدمنا منها وما أخرنا، برحمتك ما تذكرنا منها وما نسينا منها، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.